Was sagen Sie dazu, Mr. Salim Hardecker? Was sagen Sie zu Mr. Hardecker? Er ist ein Polyp. Ex. Das hat er Ihnen erzählt? Er war über 20 Jahre bei der Polizei, aber... Eines Tages auf der Straße nach Damaskus hört er eine Stimme. Sie trauen ihm nicht? Auf dieser Straße nach Damaskus sind schon die verrücktesten Gestalten gewandelt. Was macht er hier? Er ist eine Naturforscher-Natur. Seit jeher, sagt er. Was sagen Sie dazu, Mr. Salim Hardecker? Was sagen Sie zu Mr. Hardecker? Er ist ein Polyp. Ex. Das hat er Ihnen erzählt? Er war über 20 Jahre bei der Polizei, aber... Eines Tages auf der Straße nach Damaskus hört er eine Stimme. Sie trauen ihm nicht? Auf dieser Straße nach Damaskus sind schon die verrücktesten Gestalten gewandelt. Was macht er hier? Er ist eine Naturforscher-Natur. Seit jeher, sagt er. Spezialinteresse Dachse. Ein ausgezeichnetes Alibi für nächtliche Streifzüge durchs Gelände. Sie machen es den Leuten leicht, sie nicht zu mögen, wie? Stimmt. Sie arbeiten direkt daran. Ich bin der Meinung, der Mensch sollte sich Liebe und Sympathie verdienen. Das alte protestantische Ethos, sagte der Papagei. Danke. Das Schlimme mit euch halbgebackenen sogenannten Revolutionären ist, dass ihr immer das Kind mit dem Bade ausschütten müsst. Jonathan Taverner hätte Ihnen da nicht zugestimmt. Hat er auch nicht. Und Sie sehen ja, was mit ihm passiert ist. Den Rest des Wegs gingen wir schweigend dahin. Es war die Leuchtstunde, in der alles, was wir für unbelebt halten, sich mitzuteilen und dieses unser Dafürhalten zu widerlegen scheint. Der Augenblick, in dem unsere Entfremdung von den Dingen ums Haar aufgehoben ist. Als wir zum Haus zurückkamen, war es dunkel. Und mit der Dunkelheit war die Entfremdung wieder da. Die Kinder lagen schon im Bett. Die Großen saßen am langen Tisch im Frühstückszimmer und gaben sich verbissen der abendlichen Ideenaufnahme hin. Sie waren Büchermenschen, Bürokraten des Intellekts. Was nicht im Buche stand, war nicht real. Und wenn's im Buche stand, real nur dort. Sarah war in die Dialektik der Sexualität vertieft. Eine Unnotwendigkeit, dachte ich. Der Gedanke schien übergesprungen zu sein, denn sie senkte das Buch und hob den Blick. Wie gefiel Ihnen unser Ex-Polizist? Tellien hat ihn unverzüglich identifiziert. Das finde ich ja sehr interessant. Ich würde mal nicht überinterpretieren, Simon. Also Tellien heißen Sie, ja? Ganz recht. Peter Tellien. Ich glaube, Sie kennen Jenny und Ivor noch nicht. Hallo, Peter. Hallo. Hallo. Verstehen Sie zufällig was von Hühnern? Leider nein. Und ich hätte gedacht, Sie drehen in die Hälse um. Wie ein Profi. Simon ist unser Frustrierter. Er lässt gern die Muskeln spielen, die er nicht hat. So was gibt's. Sie haben übrigens inzwischen eine Birne in Ihrem Zimmer, Tellien. Danke, David. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich Ihnen das Geheimnis Ihrer Nächte lassen sollen. Ich glaube, ich gehe noch etwas spazieren. Die gute Esther, eisern bürgerlich. Sie hat vor nichts mehr Angst als vor Konfrontation. Hat vielleicht was für sich. Aber apropos Birne. Ja? Ich habe nicht zufällig auch einen Nachttopf bekommen? Zufällig doch. Na, jetzt fühle ich mich zugehörig. Der Nachttopf war charmant, aber dem Zimmer half er nichts. Weder Sache noch Person konnten diesem Zimmer helfen. Sie konnten nur darin geistern. Also überließ ich es sich selbst und schlich auf leisen Sohlen aus dem Haus. Ich hielt mich im Schatten der Bäume, die den Rasen säumten, bis ich die Straße erreichte, wo selbst ich auf einen sich bewegenden Schatten traf. Wer ist denn das? Peter Tellien. Sie sind eine ruhelose Seele. Stimmt's? Vielleicht ja, vielleicht Nein. Ich weiß nicht, mir erzählen die Leute dauernd, was ich bin. Und Sie hören weg? Och, im Gegenteil, ich höre sehr genau zu. Man lernt viel dabei. Für die anderen. Eine Art umgekehrter Ego-Trip. Warten Sie auf jemanden? Wie kommen Sie darauf? Nur ein Gefühl. Lady Chatterley stiehlt sich zu einem Rendezvous mit dem Wildhüter davon? Es gibt auch andere Gründe für ein Rendezvous. Ach? Haben Sie mich heute Nachmittag mitgenommen, auf das ich Hardecker zu sehen bekomme? Sie stecken voller Überraschungen. Oder Hardecker mich? Nicht Überraschungen. Wahnideen. Die dürften hier aber kaum auffallen. Fabelhaft. Das gefällt mir. Wir halten uns einen Ex-Polypen, um die Kommune-Aspiranten zu durchleuchten. Oder umgekehrt. Das müssen Sie mir erklären. Vielleicht ist es sein Interesse. Das ist eine Erklärung? Woher wollen Sie wissen, dass er Ex ist? Nicht mehr im Geschäft. Und hier was zu suchen hätte? Sich mit der Kommune zu beschäftigen. Also hören Sie, wie will er das anstellen? Also hören Sie. Das dürften Sie sich trotz aller Weltentsagung noch zusammenreimen können. Ich muss schon sagen, Sie haben eine blühende Fantasie. Ja. Und mit der muss ich jetzt schleunigst ein Haus weiter. Genauer gesagt in die Kneipe. Ist das nicht ein unnötiges Risiko? Nicht für mich. Ich habe Polizeischutz. Eine schmale, dunkle Straße. Schwarze Hecken. Ein Baum, der einen ausladenden Prachtast als Galgen anbot. Ein Mond von unbeständiger Präsenz hinter zunehmenden Wolken. Ich hatte Macht über die Gezeiten. Dann eines Tages hielten mich Menschen zwischen den Füßen. Wer gebietet den Wogen jetzt? Die Kneipe war spärlich bemannt. Hardecker lehnte in Wandnähe an der Theke. Zwei alte Männer mit arthritischen Händen bewegten Dominosteine auf einem Tisch. Ein paar frischfleischgenährte, rotgesichtige junge Burschen in einer Gruppe stehend lachten laut über einen Witz, der alles andere als jung war. Als ich herankam, erstarb das Gelächter und Stille brach aus. Alles wartete darauf, dass der Wirt im Namen des Volkes verkündete: Sie haben hier keinen Zutritt. Und Sie bald keine Lizenz mehr, Großmeister vom Fass, wenn ich erst mal mit der zuständigen Behörde gesprochen habe. Wovon reden Sie? Von McAllister, der hier außerhalb der Zeit bedient wird. Herrschaften, Herrschaften, ich wäre dafür, das Kriegsbeil zu begraben. Also von mir aus, Mr. Hardecker. Ihnen zuliebe. So ist's recht. Dann bringen Sie uns zwei Whiskys ins Hinterzimmer. Das Hinterzimmer hatte etwa die Ausmaße eines Sarges für eine stehend zu begrabende Giraffe. An der einen Wand hing die Fotografie eines Clydesdaler Pferdes. Der Mann, der es stolz am Zügel hielt, trug einen mächtigen schwarzen Schnurrbart und sah fest und gerade in die Welt. Eines jener festen, geraden Gesichter, die Weltkrieg Römisch I zu Hunderttausenden verschlungen hatte und für die nie mehr Ersatz erstanden war. Hardecker quetschte sich in einen schmalen Lehnstuhl und sah mich an, mit einem Blick aus seinem Polizistenblick-Repertoire, Rubrik vorbehaltsvolles Wohlwollen. McAllister war ja eine Leistung. Na, er ist am Leben geblieben. Sie haben ganz schön Härte angesetzt in unserem letzten Treffen, wie? Ursache und Wirkung vielleicht. McAllister hat einen gebrochenen Kiefer, einen gebrochenen Arm und mehrere Rippenbrüche. Treffen wir uns hier, um von McAllister zu sprechen? Sein Bruder ist bei der hiesigen Polizei. Er hat ein dringendes Bedürfnis bekundet, sich um Sie zu kümmern. Aber Sie haben ein gutes Wort für mich eingelegt. Wenn Sie es so nennen wollen. Kein Wort des Dankes? Wie viel wird es mich kosten? Möglicherweise gar nichts. Manchmal sind mehr Polizisten, die einfach die Hand aufhalten, lieber. Ich bringe Ihnen hier Ihre Pistole zurück. Los, stecken Sie sie ein, bevor jemand kommt. Vielleicht wäre es gescheiter zu warten, bis jemand kommt. Wie Sie meinen. Ich dachte nur, Sie fühlen sich unter Umständen impotent ohne. Oder Ihre Motivation kommt Ihnen abhanden. Aber möglicherweise sind Sie ein vielseitiger Killer. 4000 Tore hat der Tod. Na ja, geben Sie mir das Schießeisen. Wie geht's Ihren Dachsen? So, so, lala. Ich wette, Sie kennen Dachse nur als Rasierpinsel. Oh nein. Ich habe einmal einen gesehen. Vor vielen Jahren. Als ich meine Kinder in den Zoo führte. Sie haben Kinder? Einen Sohn und eine Tochter. Komisch. Sie sind so gar kein Vatertyp. Meine Frau sagt dasselbe. 20 Jahre zu spät. Ach, wie traurig, wie traurig. So ist es. Sie werden am Telefon verlangt, Mr. Hardiger. Komme. Ich blieb sitzen und meine Augen wanderten wieder zu der Fotografie an der Wand. Dem schweren, für den feierlichen Augenblick der Konterfeiung auf Hochglanz gestriegelten Pferd. Zu dem Gesicht des Mannes, das mir nicht aus dem Sinn gehen wollte. War er auf einem von Frankreichs Schlammäckern umgekommen? Oder in Afrika verdurstet? Oder lebte er gar noch? Nicht mehr fest, nicht mehr gerade, nur alt, arthritisch und abends Domino. Dann kam Hardiker wieder zurück, mit beträchtlich erhöhter Temperatur, nicht physischer Art. Ich muss leider gehen. Ich komme mit. Habe ich mich verständlich gemacht? Ungefähr, ja. Wir sind beide hinter einem mit demselben Mann her. Ist mir scheißegal, wer ihn zu fassen kriegt, wenn er nur gefasst wird. So weit, so gut. Aber wenn ich derjenige bin, der ihn zu fassen kriegt, was dann? Was wollen Sie sagen? Dass ich versuchen soll, Sie zu stoppen? Ich würde Ihnen ungern 2 Dachse zum Preis von einem verschaffen. Mal sehen. Mal sehen. Draußen hatten die Wolken den Mond verschluckt und harte kleine Regentropfen schlugen uns ins Gesicht. Hardiker stampfte dahin, eisern, ungerührt, mit schweren Flügerschritten, und eine Zeit lang blieb er untypisch stumm. Schweigen ist wegen Unergiebigkeit ja keine Polizistentugend. Und schließlich wurde es ihm auch zu viel und er machte den Mund wieder auf. Erzählen Sie mir von Ihrem Bruder. Sie wissen wahrscheinlich mehr von ihm als ich. Hat es Sie überrascht, was aus ihm wurde? Wir haben als Kinder einmal einen ganzen Sommer in Belfast verbracht. Er hat alles dort gehasst. Mann Gott, das war das eine Zeit. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Einmal habe ich ihn zum Haarschneiden geschleift. 8 oder 9 Jahre alt war er damals. Er thronte steif auf seinem Stuhl. Reagierte mit keinem Wimpernzucken auf die freundlichen Aufmunterungsversuche des Friseurs. Und als er fertig war, sammelte er seine abgeschnittenen Haare vom Boden auf und stopfte sie in eine Tüte. Nein. Doch. Die Tüte nahm er mit nach Schottland zurück. Und hier erst warf er sie weg. Wollte aus lauter Hass nicht mal ein Haar von sich dort lassen. Er hasste und liebte mit gleicher Vehemenz. Nur konnte er heute hassen, was er gestern noch liebte. Das war das Gefährliche. Für ihn und für andere. Sie hatten nicht sehr viel übrig für Ihren Bruder, wie? Hat das noch etwas zu besagen? Nein. Nur ist es einigermaßen unüblich, dass jemand einen Menschen rächen will, für den er an sich nichts übrig hatte. Es sei denn, es gäbe einen anderen Grund. Richtig. Wenn, erwarten Sie aber nicht, dass ich Ihnen den nenne. Nein. Worüber wollen wir dann jetzt reden? Wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Der Gott meiner Mutter war lebendig. Und wie? Und trotzdem ließ sie eins ihrer Kinder sterben, weil ihr Gott menschliches Eingreifen, das es hätte retten können, verbot. Vielleicht war ihr Gott gar nicht lebendig. Und all ihre blind-bittere Liebe zu ihm, reine Nekrophilie. Sie war eine schöne, grausame Frau. Und mein Bruder hatte ihre Schönheit geerbt und ihre Grausamkeit. Kennen Sie den Namen des Mannes, hinter dem Sie her sind? Ja. Ich könnte da auch einen Vorschlag machen. Bitte nicht laut. Sie werden mir ewig als der große Gesprächstöter in Erinnerung bleiben. Ich sage Ihnen seinen Namen, wenn Sie mir sagen, wer Ihr Spion in der Kommune ist. Nie im Leben. Ich zweige hier zu meinem Cottage ab. Gute Nacht. Er verschwand in der Dunkelheit. Ein schwerer, unbehender Mann, mit keineswegs ebensolchem Geist. Nach einer weiteren Viertelstunde erreichte ich das ehrwürdige Tor zum Bolfinhaus. Ich lief die Auffahrt mit den gefällten Bäumen und dem Geruch von moderndem Laub entlang, bis zu den Ställen und den Scheunen, wo mich, peng, aus einem dicken Rhododendron-Busch der Strahl einer besseren Taschenlampe in die Augen traf. Wenn's genehm ist, hätte ich gern meine Augen wieder. Tillian, Entschuldigung. Sie sind Ivor, oder? Ja. Wo fehlt's? Kommen Sie vom Dorf? Ja. Es ist Ihnen nicht zufällig jemand begegnet hier die Allee rauf? Keine Menschenseele. Ich hätte ihn fast erwischt. Wen? Den Kerl, der uns andauernd die Hühner klaut. Für eine Sekunde hatte ich ihn im Scheinwerfer. Aber nicht erkannt. Nein, nein. Ich habe nur eine huschende Gestalt gesehen. Er ist immer noch da. Lauert. Woher wissen Sie das? Ich spür's. Eine Ausstrahlung. Und keine gute. Vertreiben wir ihn. Psst. Aber wir vertrieben ihn nicht. Der Lichtstrahl fing feucht glänzende Blätter und Leuchtknöpfe, die Augen kleiner Tiere, aber sonst nichts. Und trotzdem war er da. Und jetzt spürte auch ich es. Ein Übel. Stumm. Kalt. Krank. Ich glaube, in dem Moment war es. Bei dem Gestolper im Dunkeln, dem Erdgeruch, dem Zickzack des Scheinwerferlichts, unter den erschreckten Augen der kleinen Tiere. Ich glaube, da war es, dass mich Furcht befiel. Eine Furcht, die von weit zurückzustammen und sich schwer und schwarz auf die Zukunft zu senken schien. Gehen wir hinein. Sie müssen nicht glauben, dass ich Gespenster sehe. Oh nein. Das glaube ich auch nicht. Hühner sind übrigens nicht die blöden Geschöpfe, für die man sie immer hält. Sie sind ausgeprägte Persönlichkeiten. Geben Sie ihnen Namen? George Sand, Indira Gandhi oder sowas? Wir hatten mal einen leicht Somnambules. Das war für mich immer Jeanne d'Arc. Wurde wahrscheinlich vom gleichen Schicksal ereilt. Höre ich Musik? Das ist Jenny. Sie hättest zur Konzertpianistin bringen können. Höre ich einen Unterton von Bedauern? Nicht von mir. Bewunderung ja, Bedauern? Nein. Das Bedauern hat der Herr Papa gepachtet. Sieht's als eine Tragödie an. Zahlen Sie ihm die Kosten für die Ausbildung zurück, wenn Sie mal reich sind. Und wenn ich Millionär wäre, der würde keinen Penny von mir sehen. So erhalten die Reichen ihren Reichtum. Lieben Sie Musik? Sie sagen es. Meine einstige Klavierlehrerin, war eckig, dünn und spitz. Eine wandelnde Dissonanz. Mit Fingern wie Ingwerwurzeln. Ihre Oberlippe war dunkelhaarig befranst. Eine Gestalt insgesamt, um welche sich beide Geschlechter einen erfolglosen Kampf geliefert zu haben schienen. Eines Tages hatte sie sich von einem blinden Klavierstimmer schwängern lassen. Und meine Mutter entzog mich dem Unterricht. Denn der besagte Stimmer war Katholik. Wir gingen ins Haus und folgten der Musik, die von irgendwo hinten kam, wo Ivor und Jenny ihren Lebensraum hatten. Ein schlichtes Riesenzimmer. Es machte sogar den Flügel, an dem Jenny saß, zu einem Puppenstubenstück. An den Wänden Bilder von Fischerbooten, von einem Kind gemalt, meinte man erst. Dann, nein, mindestens von einem sehr wissenden Kind. Dann, doch wohl Dokumente einer zweiten Kindheit. Es gab ein großes Singbett und nur das nötigste Mobiliar. Und alles blitzblank und ordentlich, das Walten der züchtigen Hausfrau unverkennbar. Nur dass züchtige Hausfrau in Bezug auf Jenny eine daneben treffende Beschreibung gewesen wäre. Hallo, Peter Tellien. Hallo. Ich habe ihn drauf aufgestöbert. Hast du die fehlenden Hühnern durchfilzt? Wer ist sauber, Baby? Dann gib ihm was zu trinken, Liebling. Ich fürchte, ich habe nur Bier zu bieten. Na, zu fürchten hat sich höchstens Tellien. Alva braut das Zeug selbst. Zwei halbe und sie halten sich für Genghis Khan. Drei und sie sind's. Trotzdem gern Bier. Was spielen Sie da gerade? Ganz herziges Stück, wie? Nennt sich La Fille aux Cheveux de l'Inde. Es turnt Alva an. Immer noch das Wirksamste bei mir. Musik. Da sehe ich Bilder. Sehr romantische Damen. In langen Kleidern. Mit Puffärmeln. Und mit bebänderten kleinen Strohhüten auf dem Kopf. Und kleinen Schirmen. Um sich vor der Sonne zu schützen. Die in ihrem Reich nicht untergeht. Das ist eine von Alves Lieblingsfantasien. Lasst uns doch wenigstens unsere Fantasien. Alles andere habt ihr vornehme Saubande uns ja doch schon genommen. Herr Tellien, versuchen Sie es. Ausgezeichnet. Dann merkt man erst, was für ein Zeug das ist, was als Bier verkauft wird, ne? Ein Erlebnis, muss ich schon sagen. Das sind Sie auch, mein Freund. Dass ich immer, wo ich auch hinkomme, anderen Leuten als Erlebnis werden muss. Jedenfalls, wir sind auf Ihrer Seite, Tellien. Ich hoffe, ich bin's auch. Wenn Sie in die Kommune aufgenommen werden wollen, dann brauchen Sie Stimmen. Aha. Dann sollte ich wohl mit meiner Werbekampagne anfangen. Das hätte Ihnen früher einfallen müssen. Jason ist seit einer Stunde zurück. Dachse im Eulenlicht oder die Suche des Peter Tellien. Wir brachten die zweite Folge eines dreiteiligen Kriminalhörspiels von Edward Boyd, aus dem Englischen übersetzt von Marianne Debart und Hubert von Pechtoldsheim. In einer Produktion des Südwestfunks sprachen unter der Regie von Heiner Schmidt, Christian Brückner, Manfred Zapatka, Heidemarie Rohweder, Jochen Busse, Karin Schröder, Lana Löber, Wolfgang Büttner, Manfred Georg Herrmann, Antje Hagen und Hans Röhr.